Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberzin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute euer Herz erobern? Ist das der Aushilfs-Jedi, der dich mit System, aber ohne frische Spätzle bekocht, entschieden die Theorie bestreitet, man könne auch außerhalb von Stuttgart glücklich sein und dich auf Twitter liebevoll trollen wird? Oder ist das das Zeilenende, deine philosophische Flatrate, der kurze Hosen garantiert nur mit Goldkettchen und Sonnenbrille trägt, sich gerne mit dir auf ein Bierchen an Pokestops trifft und Fragen nach dem Sinn des Lebens gerne mal mit einem satten Fick dich beantwortet? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite. Danke, Sonja. Das Gute am Live-Aufnehmen ist, wir müssen nicht klatschen. Und nicht zählen. Wir können trotzdem einzählen und das Klatschen weglassen. 3, 2, 1, fertig. Jetzt bist du dran. 3, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625. Weiter ist mir zu anstrengend. Wo kriegt man Fachpersonal her, wenn man es braucht? Aus dem Internet. Aus dem Internet. Willkommen, grüß Gott, zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberzin. In der Zwischenzeit in der vierten Staffel. Ja, live aus dem Akademiegarten, ne? Ja, ich gehe davon aus, dass man es so nennen darf. Wir sitzen hier, Stuttgart. Wo die Fachkräfte der Zukunft herkommen. Und die Betriebswirtschaftler der Zukunft. Die FDP-Wähler der Zukunft. Und WählerInnen. WählerInnen. Naja, so viele gibt es ja nicht. Es gibt mindestens eine. Ja. Und die hat sogar einen Doppelnamen, vorne und hinten. Aha, die heißt wie? Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Also, du meinst jetzt, ich dachte jetzt hier auf dem Campus, ich dachte, du hast irgendwie Leute hier kennengelernt. Das sind quasi vier Stimmen gleichzeitig. Ich dachte, du hast die Leute hier auf dem Campus schon kennengelernt irgendwie. Nee, das ist mir zu hipsterig hier. Ja, also wir sitzen tatsächlich wieder live und direkt in Stuttgart. Genau, vor uns wurden sogar zwei Slacklines gespannt. Ich bin gespannt, wen es hier auf die Fresse haut. Du hast ein Thema mitgebracht. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht. Ganz kurz, kleiner Disclaimer, wir machen heute keine Wochenaufgabe, weil wir hatten ja die letzte Folge gesplittet. Ja. Und dementsprechend genau. Also haben wir eine Folge über, die keine Wochenaufgabe hat und deswegen, wir werden jetzt noch eine Folge hinterherlegen, weil sonst würden wir aus der Logik kommen. Genau, also der Vollständigkeit halber hat dein Aufnahmegerät die Folge gesplittet. Ja, genau. Also wir müssen ja auch Leute abholen, die letzten beiden Folgen nicht geholt haben, gehört haben. Genau genommen haben wir beide Aufnahmegeräte es gesplittet, weil wir haben zwei Aufnahmen gestartet für jede Folge separat. Ja, aber deins hat beschlossen, dass es nicht weitermachen möchte. Ja, das auch, aber wir haben ja eigentlich beschlossen, dass wir zwei Folgen draus machen. Ja, genau, aber trotzdem, ne? Also es ist kompliziert. Genau. So. Wir haben ja immer so Dauerbrenner-Themen. Und ich lese zurzeit immer viel über Fachkräftemangel. Okay. Wo? Ja, überall. Also ich auf lese, Werbeplakaten. Ja, jetzt ich Fachkräftemangel kaufen. Bevorratet euch für den Winter, bevor es zu spät ist. Ja, man liest so auf verschiedenen Plattformen, dass der Fachkräftemangel da ist. Man liest es in verschiedenen Gazetten, dass der Fachkräftemangel da ist. Man liest das auch von irgendwelchen Headhuntern, die sagen, hey, wir haben Fachkräftemangel, du bist Fachkraft, wir brauchen dich. Es mangelt an dir. Es mangelt an dir. Und ja, ich vertrete so ein bisschen die These in der Zwischenzeit, ja, der Fachkräftemangel ist tatsächlich real. Er ist allerdings leider auch bei den Personalern da. Also es gibt auch tatsächlich Personaler, die irgendwie, an denen es irgendwie mangelt. Also das sind irgendwie nicht lauter Fachkräfte. Ja, das könnte unter Umständen sein. Die sind nicht immer sonderlich kompetent. Weißt du, woran das liegen könnte? Naja, es gibt einfach nicht so viele davon. Weißt du, was die meisten PersonalerInnen studiert haben? Erleuchte mich. BWL. Ja, da kann ich eine Anekdote erzählen. Weißt du, wir sitzen hier witzigerweise. Ach du Scheiße, die einzigen Fachkräfte, von denen es gerne weniger geben dürfte, fahren gerade durch den Park. Wie hab ich sie vermisst? Ja, wir sind im Schatten, da sind Polizisten. Ganz kurz, wir sitzen jetzt hier an meiner Alma Mater. Alma Mater. Ja. Ja, und wir blicken auf das Gebäude, in dem ich ja auch zeitweise BWL studiert habe. Mhm. Und das Lustige ist, es gibt da einen Professor in meinem Studium, den habe ich, glaube ich, am seltensten gesehen von allen Professoren. Hat er so stark gerochen, dass du den nicht sehen wolltest? Nee, den habe ich so selten gesehen, also in meinem BWL-Studium, weil der keine Vorlesung gehalten hat. Mhm. Also gesehen habe ich ihn schon, aber eben nicht live in der Vorlesung. Okay, hat er die vorher aufgenommen und dann genau. So ganz modern abgespielt, einfach über den Beamer? Genau, der Typ hatte im Jahr 2001, beziehungsweise 2000, schon die Modernität erreicht, dass er gesagt hat, hey, ich setze mich hier vor eine Kamera und zeichne einfach meine Vorlesung auf. Ja. Und die Studierenden reichen einfach bei meinem Institut, reichen die ein CD-Rolling ein. Ja. Und wir brennen denen einfach die Vorlesung auf die CD. Das ist total klug, weil dann kann man sich die Vorlesung auch mehrfach anschauen und nimmt vielleicht was mit. Das ist wie ein Podcast. Man kann zeitsouverän Vorlesungen besuchen, sie mehrfach anschauen, man kann sie in anderthalbfacher Geschwindigkeit abspielen, in Dreiviertelsgeschwindigkeit. Ja, aber du siehst, die Fachkraft war nicht anwesend. Ja, aber die Fachkraft war in dem Fall tatsächlich eine dieser Ausnahmen, die Regel bestätigt, dass BWLer keine Fachkräfte sind. Jetzt pass auf. Diese Fachkraft, die da Professor hieß. Die hieß Professor mit Vornamen oder mit Nachnamen? War in der ersten Vorlesung gar nicht da, sondern da standen seine Hiwis. Ja. Und erzählten, hey, der Prof hat eine Vorlesung, die ihr quasi euch kaufen könnt per gebrannter CD. Also ihr gebt uns die CD, gebt noch einen kleinen Obolus und wir brennen die euch. Das ist wie ein Skript. Skripte musst du mir ja auch kaufen. Ja. Und dann haben die sie gebrannt und dann gab es drei Termine, so zwei mitten im Semester und eins am Ende des Semesters. Und da taucht der Prof dann auf und beantwortet Fragen, die du zu seiner Vorlesung hast. Ja. Zu diesen Terminen taucht die Fachkraft Professor allerdings auch nur auf, ja, wenn Fragen per E-Mail eingegangen sind. Ja. Das heißt allerdings, du gehst auf Spekulation mal in die Vorlesung, auch wenn du keine Frage gestellt hast, und hoffst einfach, irgendwer anders hat eine Frage gestellt, weil sonst sitzt du da und kennst du das mit diesem Weltuntergang bei den Zeugen Jehovas? Alle glauben, er kommt und dann kommt er nicht? Ja. So ist es mit Professor auch. Professor taucht aber nicht auf, wenn keiner Fragen gestellt hat. Aber du weißt es nicht. Also du müsstest quasi, um safe zu sein, dass er kommt, müsstest du selbst Fragen eingereicht haben. Sonst, okay. Weißt du es nicht. Ja, das ist also quasi wie Beetlejuice beschwören, ne? Lieber mal dreimal Beetlejuice sagen, damit er auch wirklich auftaucht. Genau. Aber die entscheidende Frage, die mich an dem Modell tatsächlich beschäftigt ist, ich meine, also so ein Studienplatz in Deutschland wird ja immer gefördert. Da gibt's ja, genau. Das zahlst du ja nicht selber. Wenn du deinen Studienplatz komplett selber bezahlst, kommt der Prof dann bei dir vorbei? Oder kann man da eine private Zusatzversicherung abschließen, dass man Professorenbetreuung hat? Das ist eine gute Frage. Im Krankenhaus funktioniert das ja auch. Ich überlege gerade, ob ich den Namen nennen darf. Wie lange ist das her? 2000 habe ich da studiert. Also er ist längst emeritiert. Dann ist das, glaube ich, auch nicht mehr justiziabel. Das ist 20 Jahre her. Also man kann ihn, glaube ich, nicht mehr dafür verklagen, dass er seinem Lehrauftrag nicht nachgekommen ist. Ja, der Name ist einfach Satirisch Gold. Professor Satirisch Gold? Nein, aber der Name ist Satire Gold. Also was denn jetzt? Professor Satirisch Gold oder Professor Satire Gold? Und ist das ein Doppelname oder wird das zusammengeschrieben? Also... Rate mal, wie er hieß. Und denk mal bitte an die 2000er Jahre und lustige Wirtschaftsbosse, die du kennst, die seltsame Skandale ausgelöst haben. Ackermann. Ja. Es funktioniert. Ich sag doch, der Name ist Satire Gold. Professor Ackermann. Es gab nicht so viele andere. Es gab noch diesen Baumenschen, das war aber in den späten 90ern. Ja, herein, wenn es kein Schneider ist. Ja, genau. Und es gab noch diesen Waffenlobbyisten da. Aber das waren, glaube ich, auch die späten 90er. Schreiber. Ja, Schreiber war der Waffenlobbyist. Ja gut, es gab ja in den Nullerjahren ja auch noch genügend Material. Also. Ja, aber die waren alle SPD-Minister im Nebenberuf. Ja, aber Professor Ackermann hieß der gute Mann. Ja. Ja, das klingt doch schön. Und der war aber doch eine Fachkraft. Das muss man schon sagen. Genau, aber wer bei dem quasi gelernt hat, hat gemerkt, dass die Fachkraft sich rar macht. Deswegen, der Mann hat quasi Personalmanagement in Reinform präsentiert, nämlich die Abwesenheit von Fachkräften in Form der Fachkraft selbst, naja, die Fachkräfte sucht. Ja, man muss ja sagen, also er hat ja damit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern und seinen Hiwis die Möglichkeit gegeben, zu glänzen und Berufserfahrung zu sammeln. Also eigentlich war das geschicktes Personalführungsding, aber das ist ja gar nicht unser Thema gerade, weil wenn man Personal führen möchte, muss man es ja erstmal finden. Genau. Wie akquiriert man denn Fachkräfte? Da bist du ja der Experte. Das ist eine interessante Frage. Es gibt viele, viele, viele Unternehmen da draußen, die glauben, dass es reicht, eine Stellenbeschreibung auf ihre Webseite zu packen und eventuell auch noch die irgendwo in so ein Portal reinzuschmeißen. Ja gut, auf Portale ist ja schon mal, da zahlen ja zumindest schon mal Geld, das heißt auf Deutsch, die machen zumindest schon mal so ein bisschen Lautstärke für sich. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Nee, so einfach ist es nicht. Du kannst die nämlich auch gratis auf diese Portale stellen. Beispiel? Also dieser berühmt-berüchtigte, das mit den steinigen Schritten, dieses Portal. Da kannst du kostenlose Stellen anzeigen? Kannst du kostenlos einstellen. Können wir da auch unsere Praktikantin suchen? Ja, können wir. Das kannst du in der Tat. Da geht das nämlich auch. Du kannst ja kostenlos? Du kannst das kostenlos, ja. Das Problem ist, dass viele Unternehmen glauben, dass das reicht. Ich habe da dem Plaudern aus dem Nähkästchen mit jemandem von Stepstone telefoniert und der meinte, ja, wir machen jetzt hier auch, Sie können Werbeanzeigen buchen. Glauben Sie mir, Sie wollen nicht mehr die Gratis-Version haben. Und glaub mir, ich habe die Performance gesehen und ich war geneigt, auch wenn ich das erst für einen billigen Taschenspielertrick gehalten habe. Gib Geld. man sollte Geld geben, mindestens. Übrigens ein ganz toller Trick, um Fachkräfte anzulocken. Geld geben. Gib Geld. Okay, wir können die Folge beenden. Wir haben das Fachkräfteproblem gelöst. Nein, also selbst wenn es einen Mangel an Fachkräften am Markt gibt, scheinen manche Arbeitgeber nicht verstanden zu haben, dass Gib Geld so voll der geile Move ist, um die Fachkraft auch tatsächlich zu bekommen. Weil ja. Tatsächlich, ich muss ja so, wir haben ja beide auch schon lustige, bewegte Bewerbungsphasen hinter uns. Und weißt du, was das Schöne ist? Wir leben in Zeiten... Wenn man sich nicht bewerben muss. Ja, wir leben in Zeiten, in denen du im Homeoffice ja ganz häufig auch sitzt. In manchen Unternehmen zumindest. In so modernen, hippen Unternehmen, die wirklich was auf Arbeitnehmer... Du meinst, geben. Ja, ich weiß, welche Unternehmen du meinst. Ich habe zuletzt gelesen, dass man bei größeren schwäbischen Mittelständlern mit mehreren tausend Leuten jetzt mittlerweile auch keine Probleme mehr hat, im Ausland Homeoffice zu machen, was aus rechtlichen Gründen sonst gar nicht so einfach ist, weil Sozialversicherungszeug und so. Aber das bieten die ihren MitarbeiterInnen und Mitarbeitern an. Jo, jetzt pass auf. Dadurch, dass du im Homeoffice sitzt, ist der Kicker, der in den Räumlichkeiten steht, ja gar nicht so viel wert. Und das kostenlose Gemüse und Obst und Wasser und Säfte und im Notfall der kostenlose Kaffee vor Ort. Der kostenlos. Der kickt halt, ja, es gibt Läden, da gibt's kostenlos Kaffee. Da kannst du kostenlos Kaffee ziehen. Das schaffst du aber auch bei Jakobs, oder? Nee, aber tatsächlich, du kriegst da kostenlos Kaffee und Wasser und Saft und ein Obstkorb ist auch immer da und manchmal steht sogar Gemüse da, so wo du ein bisschen knabbern kannst an der Moor rüber oder sowas. Und all das ist total toll, aber wenn du im Homeoffice sitzt, dann ist das so weit weg. Ja, das stimmt. Und dir liefert keiner den kostenlosen Kasten Wasser nach Hause. Mhm. Weißt du tatsächlich, was der einzige, nennen wir das mal Bonus, ist, der mich tatsächlich reizen würde? Das Obst? Nee. Es gibt eine Branche, die das schon seit vielen hundert Jahren pflegt. Und zwar? Das Brauereigewerbe. Das kostenlose Bier. Genau, der Haustrunk. Das ist das Einzige, wo es legitim ist, damit Werbung zu machen. Okay. Alles andere könnt ihr euch in die Haare schmieren. Nein, es ist ein nice to have, wenn du vor Ort bist. Es ist echt ein nice to have, wenn du vor Ort bist. Aber wenn du auf Homeoffice eben auch pochst in deinem Arbeitsleben, dann wird's schwierig. Dann ist kostenlos Obst und kostenlos Kaffee und Wasser und Saft und so alles weit weg. Und dieser super tolle Kicker, der bringt dir halt nichts, wenn du mit deinen Kollegen nicht kickern kannst, weil du nicht im Büro bist. Aber dafür bekommst du ja Homeoffice geboten. Ja, aber weißt du, du bekommst dieses Geld trotz allem nicht irgendwie anderweitig. Ja, das heißt, diese Benefits sind ja nicht... diese Benefits hast du ja trotz allem... Wenn du halt nicht ins Büro gehst, hast du nur nichts davon. Das heißt auf Deutsch, und Homeoffice ist kein Benefit. Ja, aber nein, wenn es vom Staat verordnet wird. Lieber Herr Aussichtsedi, du musst dir, das wird ja nie wieder verordnet. Das kannst du dir abschminken. Lieber Herr Aussichtsedi, du musst dich schon entscheiden, ob du lieber Homeoffice haben möchtest oder lieber Kickerturniere. Und Obst und Gemüse, ne? Ja, also Obst und Gemüse meinetwegen als dritte Option noch. Aber also alles gibt es nicht. Also wo sind wir denn hier? Wir sind noch nicht bei Wünsch dir was. Was glauben Sie denn? Ja, witzig ist halt, wenn du den Leuten sagst, hey, wir können immer gar nicht mehr zahlen. Und du denkst dann so, seltsamerweise, bei allen Vertriebsjobs könnt ihr das, weil da ist ja Provisionsmodell und... Mhm. Ja, ja gut, da, auch, da kannst du die Leute natürlich auf ganz ekelhafte Weise dazu motivieren, sich selber bis aufs Blut auszubeuten, was du bei einem Marketing-Menschen halt nicht kannst. Ja, was viel der lustiger ist. Der hat das mit der Work-Life-Balance nämlich mittlerweile verstanden. Ja, was viel lustiger ist, ist ja, Vertriebsinnendienst ist ja dann meistens so richtig schlecht bezahlt. Ja. Und Vertriebsaußendienst ist dann so dreifach der Vertriebsinnendienst, wo du dann auch denkst, okay, irgendwie habt ihr das so ganz mit der Fairness nicht so ganz begriffen, weil der Vertriebsinnendienst macht den Job eigentlich, so diesen ganzen Pflege- und Aufwandsjob, und der andere frisst einfach Schnittchen. Das heißt auf Deutsch, er kommt ins Büro, frisst dir da das Obst weg und fährt dann raus und frisst dann beim Kunden noch Schnittchen. Ja, ja, aber der hat dadurch ja mehr Kosten, der braucht ein Fitnessstudio-Abo, weil sonst passt er irgendwann nicht mehr durch die Türen zu seinen Kunden rein. Ja, also tatsächlich, ich will nur drauf raus, ja, Gehälter sind tatsächlich voll die tolle Sache, weil, weißt du, was das Schöne ist, wenn du die Zeitung aufschlägst? Dann steht da zurzeit immer, das und das wird teurer. Ja. Und am nächsten Tag steht, das und das wird teurer. Und weißt du, warum sie das machen? Weil sie nicht einmal schreiben können, alles wird teurer, dann hätten sie die komplette Schlagzeile, dann ist das Thema durch. Mhm. Sie müssen also jeden Tag mitteilen, was jetzt wieder teurer wird. Ja. Damit sie die Zeitung füllen können. Sonst haben sie ja nichts zu berichten. Weil alles wird ja teurer. Ja. Und auch Nachrichten werden teurer. Sie können quasi gar nicht mehr so viele Nachrichten. Mhm. Und deswegen nehmen sie so günstige Nachrichten wie, keine Ahnung, Reis wird teurer. Meinst du, das liegt daran, dass die ihre Journalisten so schlecht bezahlen, dass die nicht so auf die pfiffige Idee kommen, einfach zu schreiben, alles wird teurer? Nee, die Idee haben die, glaube ich, schon. Das Problem ist, sie können es ja danach nicht verkaufen. Okay, ja. Also es gab letztens auch eine Nachricht, da ging es um einen Fußballer, der sitzt bei einem Fußballverein auf der Bank, weil ihn keiner kaufen möchte, weil er zu teuer ist. Ja. Das ist eine Schlagzeile in der Zeitung. Denn will keiner nämlich kaufen, weil die haben den quasi so eingekauft, dass er, also der taugt vielleicht was, nur für die Mannschaft, wo er spielt, taugt er nichts. Ja. Weil die schon gut besetzt sind auf der Position. Das Problem ist, die werden den nicht los, weil den will ja keiner von denen kaufen. Okay, also in dem Fall kein Fachkräftemangel offenbar. Genau, in dem Fall kein Fachkräftemangel, weil die Fachkraft ist zwar da, sitzt aber auf der Bank, und dessen Gehalt will ja auch keiner quasi bezahlen. Und die haben ihm einfach zu viel Geld gegeben dafür, dass er weg will, sorgt nichts, weil warum solltest du irgendwo anders weniger verdienen, wenn du dort schon die Kohle bekommst? Ja. Auch wenn du nichts tust. Und dann, die Schlagzeile war dann tatsächlich, dass der sich die Eier schaukelt. Und du denkst, ja, okay. Und? Das klang wie so ein Vorwurf, wo du denkst, ja, wenn ihn aber niemand kaufen möchte. Der kann ja trotzdem kündigen. Ja, kann er ja nicht. Ja, doch. Ja, dann kriegt er die Kohle ja nicht. Ja, kann man trotzdem kündigen. Wenn er sitzt auf dem Arbeitsamt. Wenn Eier schaukeln so schlimm ist. Der kriegt doch erstmal überhaupt, warte mal. Ja gut, also hat zwar 3 Monate Sperrfrist, aber dann kriegt er ja ALG1. Das sind ja irgendwie 70% vom letzten Jahresdurchschnittsgehalt, oder? Ah, frag mal bei Türkgücü München nach, wie es denen ging. Oder wie ist das bei Fußballern? Sie sind ja Angestellte. Oder ist der ALG1-Beitrag gedeckelt? Ich weiß es nicht. Müssen wir nachfragen. Ja, also liebes Arbeitsamt, also wenn ihr hier zuhört, vielleicht mal kleine Aufklärung an zeilenende@dieelite.org, das wäre ganz lieb. Also damit ich das mal verstehe, um rauszufinden, ob sich die Karriere als Profifußballer für mich lohnt. Ja gut, aber also sagen wir mal, wir können nicht so viel bezahlen. Ja, Moment, ganz kurz. Also wenn ich weiß, dass das eine Fachkraft ist und ich brauche diese Fachkraft, dann muss ich der Person ja was bezahlen. Das ist das Interessante. Wenn ich einen Klempner brauche, rufe ich einen Klempner an. Und wenn ich dann sag, Klempner, kommst du? Und der Klempner sagt, okay, was zahlst du? Du sagst dem Klempner, ja, aber so viel kann ich nicht zahlen. Dann sagt der Klempner, du, dann gehe ich halt zu 5 anderen. Das ist halt der Punkt. Das heißt auf Deutsch, wenn dein Hahn tropft oder dein Bart leckt, dann brauchst du einen Klempner und dann zahlst du die Kohle. Das ist ja das Interessante. Wenn du den Bedarf hast, dann zahlst du scheinbar die Kohle. Nur bei Fachkräftemangel, bei Mitarbeitern scheinst du das nicht zu machen. Obwohl diese Fachkraft ja am Ende dafür gebraucht wird, damit du überhaupt den Umsatz machen kannst, den du machen kannst. Und das machst du nicht, wenn du den nicht hast. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Aber wenn man ja keinen eingestellt hat, macht man gerade auch keinen Umsatz. Ja, aber für die neue Expansion brauchst du diese Fachkraft möglicherweise, und diese Expansion kannst du ohne Fachkraft nicht machen. Ich meine, was du natürlich immer machen kannst, ist den Sohn vom Vorstand ins Social Media Team holen und den machen lassen. Dann hast du allerdings das nächste Problem, dann sitzt du spätestens im Vorstandsgespräch und da sitzt irgend so ein Hi-O-Pi und sagt, hallo, ich würde gerne Geld für diesen Job haben. Und dann sagst du, ja, aber Moment, der Sohn vom Vorstand macht das relativ unentgeltlich, wieso sollen wir dir jetzt Geld bezahlen? Und dann hast du wieder das Problem, da sitzt eine Fachkraft dir gegenüber. Und du hast den Job aber eigentlich einer nicht Fachkraft gegeben. Das ist ja immer das nächste Problem. Dass ganz viele Jobs von Leuten gemacht werden, die keine Fachkraft sind, möglicherweise sogar noch relativ günstig machen, weil du Praktikanten und irgendwelche Aushilfen da drauf ransetzt oder irgendwelche Studienpraktikantinnen und Praktikanten. Ah, schwierig. Weil die wollen ja alle ganz wenig Geld in der Regel, weil die den Wisch wollen, auf dem steht, hallo, wir waren bei dir, supi. Ja, aber funktioniert doch. Aber mal eine andere Frage. Ja. Stell dir vor, es gibt ja auch so Plattformen, auf denen geht's relativ wird relativ schnell vermittelt zwischen Unternehmen und Arbeitssuchenden. Ja, genau, nennt sich Jobcenter. Nee, gibt noch schnellere Plattformen. Ich mag jetzt keine Werbung für eine machen. Falls ihr Werbung für euch haben wollt, gebt Geld oder stellt uns ein. Die suchen übrigens auch tatsächlich selbst. Ja, ich habe die Stellenanzeige auf dem Portal gesehen. Ja, es ist sehr lustig, weil die suchen tatsächlich jemand fürs Performance-Marketing. Und was ist das Geilste daran war? Dieser Mensch, der ich habe tatsächlich da mal drauf geklickt und gesagt, hey, das interessiert mich mal, ich will ja wissen, was da Sache ist. Mhm. Und der Mensch kam sofort mit, ja, wie war denn dein Ad-Spend? Wie viele Jahre machst du das und was ist dein Ad-Spend? Wo du denkst, okay, cool, du möchtest also direkt von Beginn an gar nicht drüber reden, ob ich vielleicht der Passende für die Stelle bin oder sonst irgendwas, sondern du willst einfach nur wissen, Schwanzvergleich. Finde ich aber legitim. Also, wann hast du zuletzt mit Performance-Marketing-Menschen zu tun gehabt? Ja, ich verstehe das schon. Ich halt's die trotzdem sind halt für, so. Ja, ich halte es trotzdem für einen und, Schwanzvergleich. Ja, aber, guck mal, wenn du halt so reagierst, wie du da drauf reagierst, nämlich befremdet, zeigst du, dass du gar nicht mehr ins Team passt, weil die alle so schwanzvergleicherisch unterwegs sind. Also ich finde das schon gar nicht mal so dumm. Jein, der Haken ist der, wenn du hingehst und sagst, hallo, was ist dein Adspend gewesen, dann hast du ein Problem, weil was willst du da sagen? Du selbst hast ja nicht in der Hand, wie hoch dein Adspend ist. Du selbst hast in der Hand, wie gut du mit dem Adspend umgehst. Du kannst mit einem Adspend von 100.000 Euro im Jahr viel Scheiße machen. Das ist so eine typische Argumentation von irgendwelchen SEOs, die sich sowieso immer damit rausreden, dass ihre Maßnahmen erst nach 6 bis 12 Monaten greifen. Nein, aber ich meine, pass auf, der Witz an einem Adspend ist ja, du kannst mit dem Adspend von 100.000, kannst du 100.000 Leads generieren? Ja. Oder einen. Oder einen. Und das ist halt genau die Frage, dein Adspend selber sagt halt nichts. Ja. Und es geht um die Performance. Was hast du daraus rausgeholt? Nein, es geht um Performance-Marketing. Es geht nicht um Performance. Ja, aber es geht ja schon darum, was am Ende auch das Resultat war. Weil du kannst auch mit 500 Euro was anstellen auf Social Media oder in anderen Kanälen. Ja. Oder du kannst das mit 1.000 anstellen oder du kannst das mit 10.000 anstellen. Ich kenne ja sehr viele kluge Online-Marketing-Menschen. Ja. Also so SEOs, E-Commerce-Manager, Social-Media-Manager, Social-Media-Managerinnen, E-Commerce-Managerinnen, SEO, weibliche SEOs und sowas. Weißt du, das sind eigentlich immer sehr kluge Menschen, die Ahnung von ihrem Job haben. Die haben auch was Gescheites studiert, sowas wie Informatik, wenn sie aus der eher technischen Richtung kommen oder sowas Geisteskulturwissenschaftliches gerne mal. Ich kannte mal einen sehr guten E-Commerce-Manager, der war Musikwissenschaftler. Weißt du, was diese ganzen Performance-Marketing-Manager studiert haben? BWL. Richtig. Das ist schön, dass dieser ganze Podcast im Prinzip nur darin besteht, dass du meine These zum Fachkräftemangel bestätigst. Zu viele Menschen haben BWL studiert, oder was? Zu viele Arschlöcher mit BWL-Studium werden in die Wirtschaft gekippt, statt die dem Arbeitsamt zuzuführen. Zu einer Umschulung. So, keine Ahnung, ich finde, die könnten gut, meinst du, was Soziales machen? Ich glaube, das wird den bekommen. Christian Lindner wäre auch ein besserer Mensch, wenn der Altenpfleger geworden wäre. Ich weiß es nicht. Ja doch, dann hätten wir auch keinen Fachkräftemangel im Bundesfinanzministerium. Gut, aber um mal ganz kurz auf diese Plattform manche Menschen dort einzugehen. Dieses Tindern, dieses Job-Tindern. Job-Tindern. Weißt du, was ich da auch mitbekommen habe? Was ich da auch gehört habe schon? Das weiß ich nicht. Es gibt dort Menschen, die erzählen die Geschichte von Personalerseite, die starten tatsächlich Gespräche mit: Hi, hast du denn schon gute Erfahrungen mit dieser Plattform gemacht? Ah, cool. Ah, okay. Und dann stellt quasi die Person die Gegenfrage und dann kommt ein: Ja, also wir hatten jetzt für diese Stelle hier schon 20 Gespräche. Ach nee, 30 inzwischen sind's. Und du denkst dir so: Digi, du hast Zeit für 30 Gespräche für diese eine Stelle? Also entweder du wählst bei der Auswahl irgendwie die Falschen aus oder du quatscht mit jedem, dann hast du natürlich verdammt viel Zeit. Ja. Oder, was noch viel lustiger ist, du suchst genau die passgenaue Person, die du so nicht finden wirst. Das ist so wie, keine Ahnung, ich suche die 1,65 große Blondine, die aber genau diesen Blondton hat. Und zwar bitte naturblond und nicht gefärbt, weil genau dieses Blond muss es sein. Und du realisierst gar nicht, dass du Mitarbeiter, wenn sie nicht 100% passgenau sind, sondern nur 99% passgenau, einfach noch nachqualifizieren kannst. Das ist dann ganz okay, weißt du was? Wir können dich noch blond färben, auch wenn wir es gerne natürlich hätten. Wir können gerne noch dieses eine Blond, könnten noch eine Nuance heller machen, oder? Geht doch, kann man tönen? Ja, cool. Keine Ahnung. Diese Qualifikation, das hast du noch gar nicht gemacht. Ah, okay, weißt du was? Dann fängst du mal bei uns an. Wir beginnen die Probezeit mit dir und dann schauen wir mal, dass wir dich noch nachqualifizieren in der Zeit. So, weißt du, so Fachkräftemangel im Sinne von, wenn die Fachkraft nicht 100% passt, aber nur 99%, aber das scheint es mir nicht zu geben. Ja. So dieses 99%, nein, das machen wir nicht. Das liegt daran, dass diese ganzen Performance-Marketing-Manager das sehr gut verschleiern, dass ihre Tätigkeit kein Hexenwerk ist, sondern dass das auch nur Excel-Tabellen hin und her schubsen ist. Ja, wir reden ja nicht nur davon. Wir reden ja nicht wir, nur wir, müssen aber, wir müssen hier schon beim konkreten Beispiel sein, dass Performance-Marketing-Manager alles Flachpfeifen sind. Okay. Gut, dann haken wir das jetzt ab, sonst kommt dieses wie so ein Running Gag immer wieder und keine Sau versteht's, weil... Die nächsten 5 Folgen lang. Die meisten Menschen haben nicht BWL studiert. Das also ist ich auch schon, so. Aber ich hab's nicht fertig gemacht. Das ist gut so, dass die meisten Menschen das nicht studiert haben. Ja, ja, das stimmt. Wobei, es bleibt ihnen ja irgendwann nichts anderes mehr übrig, als Leute einzustellen, die nicht ganz so passgenau sind. Nee, die suchen dann einfach an der Stelle weiter und behaupten, jammern dann von wegen Fachkräftemangel. Es gibt diese Fachkraft nicht. Ey, die Fachkraft gibt es. Du musst sie nur noch eine Nuance weiterdrehen und nur noch ein bisschen qualifizieren. Das ist so. Ja. Ich hab mal vor Jahr und Tag mit einer Steuerfachangestellten gesprochen. Ja. Die war arbeitssuchend. Das ist schlecht. Ja, genau. Das ist super schlecht bei Steuerfachangestellten aus einem ganz einfachen Grund. Weil die jährlich abgedatet werden müssen, um das aktuelle Zeug zu kennen. Genau. Und ihr Chef hat quasi irgendwann einen Konkurs angemeldet. Ja. Dem ist die Bude quasi weggeraucht. Und das ist gleich doppelt nicht vertrauenserweckend, wenn dein Steuerberater Konkurs anmelden muss, der deine Zahlen macht. Und dem ist die Bude quasi... ja, Konkurs gegangen und dementsprechend saß sie dann auf der Straße. So, das war allerdings relativ kurz vor diesem Upgrade, das da jedes Jahr kommt. Und dann war sie arbeitssuchend und dann hast du genau dieses Problem, dass du quasi als Steuerfachangestellte, wenn du dieses Upgrade nicht hast, quasi zu einem Laden gehen musst und dieser Laden muss dann sagen, hey, ja klar, wir upgraden dich jetzt. Wir bringen dich auf den neuesten Stand. Und das ist so dieser Faktor, den hast du bei ganz vielen Geschichten nicht, dass dich Leute irgendwie auf den neuesten Stand bringen. Oder dich einfach mal kurz in Sachen reinschulen. Das findet ganz häufig nicht statt. Und bei diesen Leuten, da zweifle ich schon eher, dass der Fachkräftemangel an der Stelle stattfindet, sondern der Fachkräftemangel ist meistens schon in der Personaler. Ja, ja, oder eine Ebene höher. Ja. Also nicht bei, also eine Abteilungsleiterebene höher, nicht gar nicht mal bei der Personal. Ich habe eine Feindgruppe, auf die du eindreschen kannst. Und zwar, wenn du... Junge Herr mit den Jonglierdingern, das finde ich ehrlich gesagt eher beeindruckend. Ich will doch nicht, ich rede nicht von den Menschen da. Okay. Ich rede von Menschen, denen du in Vorstellungsgesprächen begegnest. Also wir haben ja beide Vorstellungsgespräche Erfahrung und auch da gibt's eine ganz interessante Sache. Ich sitze übrigens mittlerweile auf der anderen Seite manchmal. Ja, ja, ich weiß, da kannst du gerne auch noch ganz viel dazu erzählen. Warum du dort dich hinqualifiziert fühlst, ohne dass du BWL studiert hast. Und ohne dass du genau diesen Faktor hast, der jetzt kommt. Es gibt tatsächlich Menschen in Vorstellungsgesprächen, das ist so faszinierend, wenn du mal so in die Konzernwelt blickst. Ja. So in die mittelgroße Konzernwelt, in die große Konzernwelt und am liebsten noch so ein bisschen in diese Konzernwelt, wo Menschen sitzen, die von und zu heißen. Holländer. Nein, nein, die heißen tatsächlich Herr von so und so oder Frau von so und so. Ja. Frauen sind da prädestiniert. Admiral von Schneider. Frauen sind da prädestiniert, weil das sind meistens dann so die klassischen, hat irgendwas Vorständiges in dem Unternehmen geheiratet, 2 Kinder gekriegt und ist jetzt dann ins Unternehmen eingestiegen und steigt dort allerdings nicht als Mitarbeiterin ein, sondern die Kinder haben eine Nanny, weil Mann verdient gut und die Frau ist jetzt eine von ja oder eine von und zu Und schön ist dann noch, wenn sie tatsächlich diesen Habitus wirklich auslebt und der Bewerber möglicherweise halt nicht aus dieser Welt der Von und Zus kommt, sondern einfach nur so eine Unterschichtenbratze ist. Ganz normal Soziologie studiert, Politikwissenschaft studiert, Philosophie studiert, was weiß ich. Du meinst, Beatrix von Storch hat in die AfD eingeheiratet? Nee. Die ist gar nicht qualifizierte Nationalsozialistin? Doch. Also der Name von ist ja quasi bei ihr angeheiratet, wenn ich es richtig weiß. Ja. Aber sie selbst hat quasi schon diese Zusatzqualifikation. Die bringt sie von Haus aus mit. Okay, ich war gerade beruhigt. Also Fachkräftemangel im Bundestag hätte mich verunsichert. Also außer der von Christian Lindner. Ja, also Fakt ist so, Frau von, das Interessante ist, die steigen meistens nicht so auf Mitarbeiterebene ein, also auf Teamleiter, sondern die steigen sofort auf Abteilungsebene ein. Und die sitzen dann da auch in Vorstellungsgesprächen, die werden dann dazugerufen und, keine Ahnung, so ein Stundentermin, ja, da kommen die so nach 10 Minuten irgendwie in den Termin kurz reinschauen, ist der Bewerber tauglich, kann er mit meinem Habitus umgehen, kann er nicht, okay, gut, dann gehe ich auch 20 Minuten vor dem Termin schon. Also da wird aus einem Stundentermin mal kurz in 30 Minuten mal kurz reingeschmecke und gucke, taugt der Typ, nö, taugt nicht, ist ja auch kein von und zu, kann gehen. Ja. Ja, also das gibt's auch tatsächlich. Verrückt. Da ist dann auch der... Dazu fällt mir übrigens gar nichts mehr ein. Da ist dann auch von und zu, ja. Das kannst du halt auch nicht BWL-Studien technisch zuordnen. Das ist einfach nur... Ja, ja, weißt du, das kann man aber Deutschland zuordnen. Ich glaube ja, Österreich hat in seiner vieltausendjährigen Geschichte sehr viel falsch gemacht. Aber als man sich 45 entschieden hat, einfach alle Adelstitel zu kappen und auch Herr Otto Habsburg dann Herr Otto Habsburg hieß, das war gar nicht so die dümmste Idee von allen. Die Österreicher haben noch den Geheimrat und Co., oder? Ja, aber das sind ja alles Auszeichnungen, die du dir verdienen musst, die du nicht von Geburt bekommst. Ach so? Aber die Österreicher haben die ganzen Fons und Zus haben sie gestrichen. Ja. Ah, oh, Leute, ihr seid mir so und sympathisch geworden. Ja, das ist sehr eben. Sympathisch, ne? Also so, noch sympathischer sind ja eigentlich nur Franzosen. Die machen von uns und zu ist gerne mal einen Kopf kürzer. Ja, aber da gibt's ja doch den Duchamp, also. Was für ein Viech? Na, den François Duchamp oder sowas. Gesundheit. Ist das nicht auch ein von uns zu? Keine Ahnung, aber die Franzosen köpfen ihre Adligen regelmäßig. Ja, gelegentlich. Also. Häufiger. Also Engländer tun's gelegentlich, Franzosen tun's häufig. Gut, ja, die Franzosen, die Österreicher haben es abgeschafft, das finde ich ja sympathisch. Ja, ne, ich dachte, man muss zur Abwechslung auch mal was Sympathisches über Österreich erzählen. Wie sind es mit den Schweizern? Haben die von den Sus? Das glaube ich nicht. Liebe Schweizerinnen und Schweizer, teilt uns mit, habt ihr von den Sus bei euch? Und wenn ja, warum? Ja, also die Deutschen haben es, du kannst es übrigens auch kaufen. Ja, oder erben. Für einen schlappen Zehntausender kannst du dir, glaube ich, einen von kaufen, also. Prinz Zeili von Ende. Prinz Zeili von Ende. Nee, Prinz wäre ja dann... Neues Patreon-Ziel. Du wärst nur Zeili von Ende. Ich will schon Prinz Zeili von Ende sein. Na, Prinz wäre ja etwas, was du irgendwo dir noch dazu holen musst. Ja, das kann man aber auch kaufen, bestimmt. Ja, da musst du aber dich dann adoptieren lassen oder sowas. Ja, das würde ich über mich ergehen lassen. Also, wie gesagt, neues Patreon-Ziel. Prinz Zeili von Ende. Schön. Ja, spendet für... Zeilis Adelstitel. Richtig, ich möchte auch endlich mal im Schloss spielen. Genau. So, was haben wir denn noch? Vorstellungsgespräche, die so komplett schief gehen. Das ist mir, glaube ich, ja doch, einmal. Hast du schon mal ein Vorstellungsgespräch gehabt, das 2 Stunden ging? 2 nicht, 1,5. Okay, warum? Weil es so gut war. Okay. Kannst du dir vorstellen, du hast ein Vorstellungsgespräch mit jemandem und der erzählt erstmal eine halbe Stunde was über das Unternehmen? Also bevor du dich überhaupt selbst vorstellen darfst? Ich überlege, nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Weil ich wahrscheinlich nach einer Viertelstunde genervt fragen würde, ob wir jetzt bitte zum Thema kommen könnten. Ich hatte vor einer Ewigkeit mal ein Vorstellungsgespräch, da fing der Mensch an, eine halbe Stunde über das Unternehmen zu erzählen und auch so über die Konstruktion, welche Unternehmensteile es denn da tatsächlich gibt. Das war jetzt nicht nur ein Unternehmen, die quasi die eine Aufgabe erfüllt haben, sondern die hatten so 3 oder 4 verschiedene Elemente, die dieses Unternehmen abdeckt, was natürlich auch 4 verschiedene Firmen waren, die dann nochmal in dieser Subkonstruktion drin sind. Und das Interessante daran war, so nach einer halben Stunde kam er dann so, ja, wir wollen Sie sich nicht mehr vorstellen. Gut, jetzt bin ich ja nicht so der Mensch, der berühmt ist für schnelle, kurze, knackige Abmoderationen. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du dir die Freiheit genommen hast, dich auch eine halbe Stunde anzumoderieren, wenn der seine Firma schon eine halbe Stunde anmoderiert. Nee, meine Vorstellung dauert ungefähr eine Viertelstunde vielleicht, wenn man es ein bisschen ausführlicher macht vielleicht. Ich brauche 5 Minuten höchstens. Naja, ich habe ein paar mehr Jobstationen. Ich bin ungeduldiger als du. Nee, ich muss einfach nur erklären, warum ich auch an anderen Stellen gegangen bin. Oder gegangen wurde. Ich pflege in der Regel einfach zu sagen, dass ich geil bin. Auf alle Fälle, das könnte auch sehr verstörend sein. So, mein Name ist, ich war hier und hier arbeiten und jetzt bin ich geil. Naja, ich bin einfach der Meinung, dass es Personaler nicht meinen kompletten Lebenslauf runterreferieren muss, sondern dass die drei Stationen oder die drei letzten Tätigkeiten, die ich gemacht habe, die auch für die neue Stelle passen, die werfe ich Ihnen mal hin und wenn Sie alles weitere interessiert, können Sie ja fragen. Aber die Viertelstunde sei dir gegönnt. Naja, maximal eine Viertelstunde. Aber du musst ja auch erklären, warum, welches Studium und so weiter und so fort. Auf alle Fälle, das ist interessant. Ich muss mein Studium nicht mehr erklären. Ich studiere Philosophie, da gibt's nichts zu erklären. Wie kam sie? Da habe ich sowieso verloren. Wie kam sie auf so eine Scheißidee? Das ist wahrscheinlich der Unterschied, dass du was Sinnvolles studiert hast und ich nicht. Ja, auf alle Fälle, das Schöne ist, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der für kurze, knackige Abmoderationen bekannt ist. Sagte er zum zweiten Mal. Und in dem Fall war ich nach eine Stunde und eine Dreiviertelstunde so weit zu sagen, okay, ich will jetzt hier raus. Ich muss jetzt dieses Gespräch beenden. Und habe tatsächlich das Gespräch von mir aus, also ich habe mein Vorstellungsgespräch mit diesem Unternehmer abmoderiert. Ja. Hat er was draus gelernt? Naja, den Job habe ich nicht bekommen. Ja, also ist ja trotzdem, ich meine... Keine Ahnung, ich kenne jetzt keinen anderen Bewerber, der mit ihm gesprochen hat. Also okay. Müssen wir mal rausfinden, weil Zeili bäckt jetzt mal allgemein Plätzchen. Ein Vorstellungsgespräch ist, wo sich beide am Ende vorstellen könnten, ob sie miteinander arbeiten wollen, weil sie sich beide gegenseitig vorgestellt und um den Job beworben haben, beziehungsweise um den Angestellten. Ja klar, aber... Ja, das schaffen manche Unternehmen nicht. Nee, das stimmt. Ich habe da neulich in so einem Drecksetzblatt aus dem Springer-Konzern, das so ähnlich heißt wie ein Globus, ja. Da war so ein süßer kleiner Zeitungsartikel, wo sich ein Arbeitgeber, Sternchen, das heißt eigentlich Arbeitnehmer, weil sie unsere Arbeit nehmen, darüber echauffiert hat, dass diese ganzen frechen Angestellten plötzlich irgendwie Ansprüche stellen, dass das denen nicht mehr reicht, dass man die 40 Stunden in der Woche ausbeutet, sondern dass die dafür irgendwie auch Geld haben wollen, Homeoffice, gratis Obst. War das Ding, was im Plus, Plus online zu haben war? Ja, ja, Zusatz, hier irgendwie betriebliche Altersvorsorge, Fußmassage. Hast du den Artikel ganz gelesen? Nee, nicht ganz. Ich habe die Zusammenfassung auf Twitter gelesen, das hat mir gereicht. Ja, ich hab auch nur gesehen, dass das Ganze, Aber das war so, okay, ich kannte viele komische Blasen. Also so, manchmal lese ich ja auch so, was irgendwelche rechtsrechten Idioten auf Twitter schreiben, um wieder so up to date zu sein. Aber das war wirklich out of space. Da waren Impfgegner vernünftige Menschen gegen. ja, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, da sitzt dann tatsächlich auf der anderen Seite ein Herr von oder eine Frau von. Oder eine Frau zu. Eine Frau von und zu. Weißt du, wie es dieses Von- und Zu-Konstrukt entstanden ist? Sie sind Herrschaft von irgendwas, wohnen aber woanders. Die haben genau. Quasi den Wohnungskapitalismus erfunden. Das ist wie hier Deutsche Wohnen und Co. Sitzt nicht in Berlin, beutet aber da die Mieter aus. Schöner Song übrigens, Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen? Von Deutsche wem? Deutsche Wohnen. Irgendwas, was man promoten möchte? Ja, Lumpenpack. Okay, ja, Lumpenpack ist okay. Also einfach mal haut also so lange, bis sie gecancelt worden sind. Dann sind sie nicht mehr okay. An der Stelle einfach Alexa, Spiel Deutsche Wohnen. Das wird jetzt dann da bei einigen viel Spaß bereiten. Die Jungs sind nach Stuttgart gezogen, um ihre Karriere zu boosten. Geil, oder? Eine welches inkompetente Management hatten die, dass die ihnen davon nicht dringend abgeraten haben? Ah, weißt du was? Wir sollten die mal einladen als Gäste. Lumpenpack kommt als Gäste. Ja, ihr seid die Bekannteren, wir sind nur ein Aber kleiner, wir haben einen Podcast, ihr nicht. Wir sind ein kleiner, lustiger Podcast, aber ey, wenn ich die Tage mal wieder in Stuttgart bin und die Jungs Zeit haben, hey, das wäre ein geiles Interview. Lumpenpack, wäre cool. Möglicherweise. Wenn die gerade nicht auf Tour sind, könnte ja durch Corona sich ganz schnell ändern. Wir könnten den beiden Pandamasken aufsetzen. Ist in einem Audio-Podcast sicherlich total hilfreich. Das wäre trotzdem sehr witzig. Gut, also auf jeden Fall, du musst dir dann vorstellen, da sitzt auf der einen Seite dann so eine Frau von und dann sitzt da ein Bewerber und sagt, was, die wollen Geld? Da kenne ich einen Herrn von, der arbeitet bei der Zeitung, da berichte ich doch mal. Entschuldigung, Herr von, wir hatten jetzt drei Bewerber, die wollten Gehalt. Können Sie mir bitte erklären, was Gehalt ist? Und können Sie da mal einen Artikel machen? Das ist ja eine Schweinerei. Ja, ich glaube, genau so ist dieser Artikel auch entstanden. Jetzt pass mal auf, wir hatten zu Beginn dieses Podcasts hatten wir schon den Gedanken, man könnte mehr Geld geben. Da ist jetzt die Frage, was Geld? Warum? Ja, ja. Also unser Tipp, wenn ihr Fachkräfte haben wollt, gebt einfach auch mal mehr Geld. Interessanterweise, wenn ihr das Problem habt, Geld zu geben, überhaupt Geld zu geben, dann wird es halt auch schon ein bisschen schwierig. Ja, also wenn ihr ein Problem damit habt, Geld zu geben, dann hoffe ich für euch, dass ihr einen Job habt, wo es darum geht, kein Geld auszugeben. Dann wäre es okay, wenn ihr Schuldenberater seid oder sowas. Dann ist okay. Aber sonst nicht. Sonst funktioniert diese Wirtschaft darüber, dass man Geld ausgibt. Ja. Nicht, indem man es nicht ausgibt. Gut. Wollen wir noch kurz auf die Vorstellungsgesprächsgeschichten noch eingehen? Weil da habe ich noch so zwei. Hast du noch, wenn du Geschichten hast, immer her damit. Wie ich dir im Vorgespräch erklärt habe, ich bin hier für die zynischen Bemerkungen zuständig. Naja, ich hab noch so zwei, drei Sachen. Also, wir kennen ja tatsächlich dieses, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Hast du das schon mal gefragt? Du sitzt ja jetzt auf der anderen Seite. Nee. Tatsächlich nicht. Ich, möchtest du wissen, was Zeilis gemeine Frage ist? Ja. Ich frage, was die Menschen für einen Traum haben. Was sie irgendwann mal in ihrem Leben sich erfüllen möchten. Das ist schön. Ja. Ich finde die Frage wirklich schön, weil die ist ein bisschen anders, die gibt ein bisschen Möglichkeit und für die Elite-Bombardantinnen, Tontinnen, als Kontext wichtig, ich kümmere mich um Azubis. Ja. Mir geht's bei der Frage tatsächlich ein bisschen darum, die antworten meistens ehrlich und dann kriegt man so ein bisschen raus, was für ein Typ der ist, dieser Mensch. Und dann ist es auch vollkommen legitim zu sagen, was eine Bewerberin gesagt hat, Häuschen bauen, Familie gründen, glücklich sein. Klingt cool. Ja. Ich frage mich jetzt gerade, ob die in der Komplettlösung steht, dass man sagen muss, brennender Kapitalismus. Das gibt sofortige Einstellung. Der Azubi, den wir eingestellt haben übrigens, hat gesagt, dass er sich in letzter Zeit viele YouTube-Videos sozialen Organisationen geschaut, was die so an Projekten machen und er hat keine genaue Vorstellung, aber das würde er gerne auch mal 2-3 Jahre machen. Okay. Fand ich eine hübsche Antwort und sowas reicht übrigens auch. Ne? Man muss nicht die perfekte durchgestylte Antwort geben, wenn man ehrlich ist und authentisch ist das manchmal besser. Außer du besitzt als Unterschichtenkind bei einer Frau von. Ja, oder du bist. Oder bei einem Herrn von. Oder du bist Performance Marketing Manager, dann ist die Antwort mehr Geld. Ja, höher, schneller, weiter, mehr Geld. Genau. Ja, tatsächlich, die richtige Antwort übrigens auf, wo sehen Sie sich in 5 Jahren ist, wollen Sie mich eigentlich verarschen? Blicken Sie mal 5 Jahre zurück. Hätten Sie vor 5 Jahren gesehen, dass es eine Pandemie gibt und Russland in der Ukraine einmarschiert? Ja. Das hättest du hättest das vorher gesehen. Dass die Ukraine überfallen wird von Russland und es zur gleichen Zeit eine Pandemie gibt. Ja, natürlich. Aha. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe ein Palantir zu Hause. Ah. Nenn mich Saruman. Ich sehe schon. Eine weitere Geschichte, die man übrigens in Vorstellungsgesprächen ganz schwierig vermitteln kann, das birgt 2 Probleme. Erstens, beurteilen Sie unsere Social-Media-Kanäle und unsere Webseiten. Das hat so 2 schwierige Aspekte. Erstens, das machen Unternehmen leider immer gerne, um die Analyse zu haben, was sie denn tatsächlich nicht gut machen. Ja. Und damit kriegen sie relativ kostengünstig Social Media Beratung. Weil die laden sich meistens einen bunten Strauß an Bewerbern ein. Und wenn du jetzt sagst schon, du kriegst kostenlose Leute, meistens, also in dem Fall, muss man dazu sagen, es gibt Unternehmen, die zahlen die Anfahrtskosten. Das muss man ihnen hoch anrechnen. Ja. Und aber wenn du siehst, es gibt Unternehmen, die führen 30 Gespräche für eine Stelle, die sie am Ende nicht besetzt bekommen mit den 30 Gesprächen. Ja. Dann scheint da genügend Zeit zu sein für diesen Mitarbeiter, dass der genügend andere Gespräche führen kann. Und der kann sich dann auch 30 Social-Media-Analysen geben lassen. Mhm. So. Könnten wir das tatsächlich machen? Wir könnten mal eine neue Praktikantin suchen. Gar nicht so eine schlechte Idee. Aber du wolltest zum Punkt kommen. Ja, ich wollte zum Punkt kommen. Und der liegt da, dass du als Bewerber natürlich dir immer die Frage stellst, wie viel Aufwand setze ich denn in diese Analyse? Weil wenn du nur wirklich die Aufgabe bekommst, analysieren Sie unsere Webseiten und geben Sie Optimierungsvorschläge. Ja. Dann weißt du ja nicht, okay, wie viel Aufwand stecke ich jetzt da rein? Weil ich möchte diese Stelle haben. Stecke ich da jetzt 4 Stunden rein? Stecke ich da jetzt 1 Stunde rein? Ja. In manchen Stellenanzeigen oder in manchen Sachen steht sogar schon drin, wie viel Zeit du bitte investieren sollst und bitte nicht. Okay. Und da ist tatsächlich der springende Punkt auch nicht der, dass du manchmal auch noch diese bekloppte Erwartungshaltung hast, dass ein Vorstellungsgespräch, wenn es 3 Wochen später stattfindet. Also stell dir vor, du hast einen Bewerber, du lädst ihn ein, keine Ahnung, nächste Woche Montag. Ja. Und du hast einen zweiten Bewerber, den lädst du ein, 3 Wochen später an auch einem Montag. Ja. Aber du lädst die beide zum gleichen Zeitpunkt ein. Ja. Dann hat der andere ja gefühlt 3 Wochen mehr Zeit gefühlt. Ja. Ich habe keine Gefühle, aber sprich welche, weiter. Welche Erwartungshaltung hast du dann an diesen Vortrag, den der andere quasi bringt, den der eine nicht hatte? Das heißt, der eine bringt nächste Woche Montag bringt er eine Analyse. Ja. Und der andere bringt 3 Wochen später auch eine Analyse. Ja. Wie bemisst du dann die Qualität der beiden Vorträge? Weil du hast ja 3 Wochen, der eine hat ja 3 Wochen mehr Zeit. Fragst du das jetzt mich? Ja. Als ansonsten redet hier keiner mit mir. Ja. Sogar die Damen da drüben mit ihren Kaffeebechern, die sie stehen haben lassen. Nee, das sind waren schon die weg. Nicht. Die saßen eins weiter. Die standen schon vorher da. Ich habe ja Ahnung von Social Media. Ich würde die Analyse Achselzucken zur Kenntnis nehmen und da tatsächlich was über die Arbeitsweise des Menschen lernen und mehr auch nicht, weil ich weiß, dass Verbesserungsmaßnahmen ohne eine anständige Implementierung in eine Social Media Strategie genau null bringen. Ja, wunderbar. Ja, aber du hast ja auch Webseiten. Was ich interessant finde an diesen Aufgaben ist auch tatsächlich, spätestens wenn du in die Konzernebene gehst, also in die Konzerngröße, dann hast du tatsächlich sachliche Zwänge und technische Zwänge in Webseiten. Ja. Und spätestens dann wird diese Aufgabe sowieso zur Farce. Analysieren Sie unsere Webseite und geben Sie Verbesserungsvorschläge. Dann gehst du hin und sagst natürlich, hallo, lieber Arbeitgeber, diese Seite hat dieses und dieses Problem. Ja. Schön ist dann, wenn diese Person, die dir da gegenüber sitzt, am Ende sogar noch eine der Verantwortlichen ist, die das die ganze Zeit verantworten müssen. Ja. Und die zweite Person möglicherweise deren Vorgesetzter oder Vorgesetzte ist. Ja. Und dann im Grunde du quasi die ganze Zeit sagst, das ist schlecht. Oder hier habt ihr Schwierigkeiten. Ja. Da habt ihr Schwierigkeiten. Und eigentlich deine Gesprächspartnerin oder dein Gesprächspartner ständig in einen Rechtfertigungsdruck kommt, weil du denen quasi sagst, Leute, ihr macht die ganze Zeit Scheiße. Ja. Und dann wird's schwierig, wenn du denen sagst, hallo, also das ist schlecht. Und dann aber die Rechtfertigung kommt, ja, das liegt an der Konzernproblematik, das ist der internationale Standard, an den müssen wir uns halten, Optimalerweise hast du dann sogar noch ein deutsches Unternehmen. Ja. Das ein deutscher Konzern ist. Ja. Das aber für international den Standard implementiert hat, an den sich die Internationalen halten müssen, die Deutschen allerdings halt auch. Ja. Ja, ich finde es eine schöne Aufgabe eigentlich so. Analysieren Sie mal unsere Webseiten oder unsere Social Media Kanäle oder unseren Social Media Auftritt in der und der Form. Also keine Ahnung, wenn du sagst, wirst am Ende irgendwie der TikTok Manager von denen. Ja. Ja. Wenn du dann allerdings sagst, ey Leute, ihr macht das Scheiße und da sitzt eine Person und muss sich eigentlich die ganze Zeit rechtfertigen, dann wird's auch schwierig, weil du magst den Leuten ja auch nicht mitteilen. Hallo, Leute, ihr seid scheiße. Verstehe das Problem nicht. Ganz einfach, da findet nicht so die Harmonie im Gespräch statt. Verstehe das Problem nicht. Wieso? Naja, ein Bewerber, der mir unverblümt sagt, was alles scheiße ist, finde ich schon mal sehr sympathisch. Ja, das ist das Problem. Ich bin aber auch selbstbewusst genug dafür. Dein Vorgesetzter findet es dann allerdings vielleicht nicht so toll, weil er sagt, Moment mal, warte mal. Ich bin in dem Gedankenspiel der Vorgesetzte. Ich stelle, du bist der Oberst, der Ober. Natürlich, schau mich an. Ich bin Zeili von Ende. Prinz von Hessen. Prinz von Hessen? Ja. Warum denn von Hessen? Weil es einen anderen relativ bekannten deutschen Podcaster gibt, der auch mal als Nerd-Hip-Hopper unterwegs war, der auch mal als Prinz von Hessen firmiert hat, und den Titel habe ich mir gerade geschnappt. Kenne ich den? Möglicherweise. Schon mal was von einem Rockstar mit Leserechtschreibschwäche gehört? Ja. Der war okay. Mal Prinz von Hessen. Achso, ja, okay, schön. Ich weiß nur, dass sein Vater relativ... Der ist auch recht bekannt und macht auch Musik. Ja, ja. Ja. Und gute Badezusätze. Ja, das kommt auch vor. Ja. Schön, okay, dann bist du aber jetzt Prinz Zeili von Ende von Hessen. Zeili von Ende, Prinz von Hessen. So, zurück zum Vorstellungsgespräch. Kriege ich jetzt auch irgendwie einen Adelstitel? Nein. Okay, schade. Ich hätte jetzt irgendwie so, keine Ahnung. Du hast lange Abmoderationen, ich habe den Rest. von Dagobah oder so. Von und zu Dagobah. Dantooine. Hier die von und zu Dantooine. Dantooine. Dantooine, sie sind auch Dantooine. So, hast du noch irgendwas zu, also gibt's noch irgendwas Schlimmes, was wir in Vorstellungsgesprächen erlebt haben? Eine Sache hätte ich noch als Rausschmeißer. Ja. Also ich will das rausschmeißen, falls du also... Nee, ich höre dir gerne gebannt und andächtig, lauschend zu. Also ein schöner Faktor, den ich in dem Vorstellungsgespräch noch hatte, der trifft vielleicht auf das zu, was du vorhin gesagt hast, man bewirbt sich gegenseitig bei sich, stellt sich gegenseitig vor und stellt sich dann am Ende vor, ob man das kann. Das hochgradig Spannende ist, in einem Vorstellungsgespräch fragte mich mal ein Gesprächspartner tatsächlich, können Sie sich das wirklich vorstellen? Sind Sie sich wirklich sicher? Gangen Sie wirklich mal tief in sich und überlegen Sie sich das gut? Das sage ich mir seit 4 Jahren jeden Tag aufs Neue. So ehrlich, wünscht man sich manchmal so ein Vorstellungsgespräch. Also, wissen Sie was? Sie fahren jetzt mal nach Hause, lesen Sie mal unsere Webseite nochmal oder unser Pamphlet hier. Lesen Sie sich's gut durch, überlegen Sie sich wirklich, ob Sie sich darauf einlassen wollen, und dann melden Sie sich. Ich fand das war so die ehrlichste Variante. Ja. Zu sagen, hey, wisst ihr, Digga, wir sind hier nicht der beste Laden. Überleg dir wirklich, ob du hier arbeiten willst. Das fand ich schön. Sollte mehr so sein. Ja. Er war übrigens kein von und kein zu. Ja, auch nur ein Junge von der Straße. Ja, und er hat Geld gegeben tatsächlich. Das ist auch schön. Also. Ja, aber das ist schon wieder ein Grund, warum man da eigentlich gerne arbeiten möchte. Also ich bitte schön, ein ehrlicher Unternehmer, der Geld bezahlt. Ja, genau. Sowas hätte ich auch gern. Ja. Ja. In diesem Sinne, falls ihr jetzt was Schönes unternehmen wollt mit Geld, dann patreon.com/dieelitepodcast. Wir nehmen auch Geld. Tatsächlich. Ja. Wir leisten hier einfach was. Wir sind hier die Fachkräfte am Mikrofon. Und genau. Ja. Und wenn ihr irgendwie aus Versehen BWL studiert, dann gerne mal irgendwie Lebenslauf, Abi-Zeugnisse, bisherige Scheine an studienberatung@dieelite.org. Wir suchen euch ein anständiges Studium. Im Zweifel tut's ja ein Bachelor in Sozialwissenschaften, weil soziale Arbeit. Sozialwissenschaften, da kannst du den ganzen Spökes mit Juristerei und Volkswirtschaftslehre. Ja, aber wir brauchen Leute, die soziale Arbeit machen. Die ganzen Impfskeptiker müssen irgendwann wieder integriert werden. Ja. Und wenn Christian Lindner auch. Wenn sie aus dem Knast raus sind. Die Pointe. Warum die Pointe podcasten wir nicht vor Stammheim? Michael würde sich freuen. Nee, kriegen wir den als Gast? Nein. Meinst du nicht, der sitzt ja nur in U, vielleicht? Wir sind nicht Florian Schröder. Weder du noch ich. Ja, aber wir zwei zusammen vielleicht. Wir könnten Florian Schröder fragen. Ob der Michael Ballweg für unseren Podcast interviewt? Nein, aber Gast sein möchte. Florian Schröder, genau. Wir haben ja noch unsere Bucketliste so ein bisschen offen, was Gäste angeht. Florian Kann Schröder. Kann ich einen anderen Schröder haben? Gerhard. Ja. Die, wie gesagt, die müssen alle wieder integriert werden, diese sozial auffälligen Menschen. Und wer, wenn nicht wir mit unserem Podcast? Ich sehe dich gerade schon so dastehen und sagen, haben wir genügend Patreon-Kohle, dann kaufen wir einen Pinot Grigio für über 5 €, dann kommt auch Per Steinbrück. In diesem Podcast wird nur Bier ausgeschenkt. Ja, aber ich sehe schon kommen, Pinot Grigio, Per kommt auch irgendwann noch. Ja, ja, klar, aber mehr ist Fachkräftemangel, da müssen wir einfach mal schauen, wofür die so taugen. Ja, und falls irgendwann der Kanzler dann nicht mehr Kanzler ist? Also meinst Robert Habeck, wenn der eines Tages keinen Bock mehr hat? Nee, ich glaube, Olaf Scholz können wir auch mal als Kanzler, als Altkanzler, Olaf Scholz. Kenn ich nicht. Das ist der Typ, der jetzt gerade Kanzler darstellt. Die Angela mit kurzen Haaren. Genau, mit den ganz kurzen Haaren. Ich glaube übrigens, was ganz Lustiges ist, wir könnten Olaf Scholz einladen nach seiner Kanzlerschaft. Also nächste Woche. Und dann könnten wir Bier ausschenken. Und Bratwurst. Und wenn dann diese Folge erscheint, könnte er tatsächlich davon berichten, dass es so viel Bier gab, dass er Erinnerungslücken hat. Meinst du, wir können Olaf Scholz noch die Karriere retten, wenn wir ihn jetzt schon einladen? Okay, ich sehe schon ein neues Thema für uns. Wir können Kanzler. Wir müssen, das könnten wir mal machen. So eine PR-Beratung, wie löst man eigentlich so die Probleme der aktuellen Welt kommunikativ? Man muss sie ja nicht, also Robert Habeck löst sie ja auch nicht real, sondern er löst sie ja relativ kommunikativ. Ja. Also er spricht einfach Klartext und dementsprechend. Ja, du kennst dieses 12 Stufen der Eskalationsmodell? Ich arbeite es gerne nochmal durch. Damit könnten wir Wladimir Putin vielleicht mal auf die stille Treppe setzen. Ja, ich muss mir gerade so dermaßen Witze verkneifen, weil... Hau raus. Ich darf das im Notfall, weil mein Opa aus der Gegend da war, aber ansonsten, ich verkneife mir jetzt irgendwie alle. Sollen wir da irgendwie eine E-Mail rassismus@dieelite.org einrichten? Nein, aber ganz kurz übrigens, ich habe ja riesen Respekt eigentlich ursprünglich gehabt vor Shahak Shapira. Gesundheit. Der hatte ja mit YOLOcost mal eine richtig coole Geschichte. Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. YOLOcost war eine Sammlung von Fotos. Ja. Und diese Sammlung von Fotos beinhaltete Menschen, die im Holocaust-Mahnmal funny Fotos gemacht haben, also so Victory-Zeichen und Grinsen, ja, lustige Selfies, ja, lustige Masken und was weiß ich was. Also ja, total funny Fotos. Ja. Ich habe Shahak Shapira für diese Nummer gefeiert. Ja. Weil, geil. Jetzt war ich allerdings selbst in Berlin. Ja. Vor kurzem. Und jetzt muss ich feststellen, Shahak Shapira war eine extrem faule Sau. Weil diese Fotos, die er da gesammelt hat, das ist 2 Stunden am Holocaust-Mahnmal rumhängen und Menschen beobachten. Ja. Hast du die Leute fertig. Das heißt auf Deutsch, das ist Arbeit von 2 Stunden da rumhängen. Ja. Weißt du, warum ich Männer für Abschaum halte? Weil? Weil es Typen gibt, die ihre Grindr-Profilbilder da geschossen haben. Naja, gut. Ich verstehe jetzt nicht so ganz warum, weil so viele Phallus-Symbole. Oder was ist da das Problem? Warum macht ihr das? Ich habe auch bis heute nicht verstanden, warum sie das tun. Aber vielleicht wäre das mal eine eigene Folge wert. Okay, dann lass uns da mal eine Folge drüber machen. Genau, eine Folge, warum Menschen Abschaum sind. Jo. Okay, dann an dieser Stelle bleibt mir gar nicht viel mehr zu sagen als tschüss. Genau. Liebe BWLis, nutzt das Angebot. Tschüss. Und liebe Damen und Herren, die ihr Praktikumsstellen sucht, bewerbt euch doch einfach mal an, keine Ahnung, praktikantinnen@dieelite.org. Schickt Bewerbungen. Wir sichten das mal. Tschüss. Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dieelite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank.